Stimmst, solltest du hier stehen. Wenn du sie von ablehnst, solltest du ganz da hinten stehen, sonst natürlich irgendwo dazwischen. Okay. Und da gibt es noch einen Bahnhof, vielleicht für Stehende oder mindere Bahnhof. Dann frage ich jetzt mal so exemplarisch ein paar Leute, die irgendwie sich relativ extrem angeordnet haben. Vielleicht als erstes dich und du kannst mal erklären, warum du genau da stehst. Das kann ich sagen, weil ich in der Ausschreibung diese Idee mit den Keimformen total interessant fand. Und ich glaube, da ist auch was dran, also deshalb näher zu dem da. Ich weiß nur nicht, ob sich das ausschließt. Es wird sich nicht auf politischen Wegen durchsetzen, sondern als neue Produktionsweise, also sozusagen darin gehört. Okay. Und da bin ich mir nicht zu sicher. Alles klar. Dann fragen wir mal dich, du stehst relativ in der Mitte. Warum stehst du in der Mitte? Weil ich denke, dass das ein Ansatz ist für bestimmte Güter und Bedürfnisse der Menschen, aber nicht für alle. Ich denke mal, für einige Bedürfnisse brauchen wir auch das, zum Beispiel eine Straßenbahnfabrik oder so eine Frühjahrschiff-Fabrik brauchen wir auch diese Produktionsform, weil das jetzt, ja. Alles klar. Dann fragen wir mal dich. Entschuldigung. Ja, nee, ist okay. Also gerade sowas wie freie Software und Wikipedia und so zeigt ja eigentlich, dass wir die Prinzipien, dass wenigen viel gehört und dass sie die Macht darüber haben, dass das nicht funktioniert, sondern halt eher, ja, freie Software ist viel flexibler, kann auf Probleme reagieren, ist halt zugänglich. Wikipedia ist ein großes Wissenspool aus vielen tollen Köpfen. Okay. Also ist sie darin eigentlich, genau, die Abgrenzung und die Freiheit. Alles klar, dann fragen wir nochmal jemanden, der relativ bei der Stimme steht. Du warst noch gar nicht am Anfang. Doch, doch, doch. Ja, ich bin unentschieden und interessiert. Deshalb stehe ich so in der Nähe des Bahnhofs, aber eher zum Dux. Ja, zum Mittel. Dux, okay. Dann wollen wir mal hier noch eine Stimme an. Am Rand. Du willst nicht? Okay, muss ich sagen. Ja. Also ich finde diese Psychologen kaum kein Bescheid. Okay, Dann machen wir auch die Ich fand das auch gut, die Methode. Dass wir das am Schluss nochmal machen, ganz kurz, um dann zu hören, ob ihr dann woanders steht und warum ihr woanders steht und so weiter. Jetzt machen wir hier einen Psycho-Workshop oder so? Ja, wir machen das. Jeder frei. Genau. Wir machen jetzt machen wir im Anschluss daran einen kleinen Input, wo wir euch ein bisschen was erklären. Achso, genau, da stimmt die Vorstellung. Noch eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Benny Lehrmann. Wir machen zusammen den Blog Kreisraum.de, wo wir halt darüber schreiben, über die ganzen Fragen, die wir heute auch reden wollen. Und ja, mein Name ist Stefan Behrens und ich bin Ingenieur und Informatiker und beschäftige mich schon lange mit den Fragen der Produktion, aber nicht nur der immateriellen Güter, sondern auch der stofflichen Produktion. Und es geht uns auch um die stoffliche Produktion. So, wenn ich fängt jetzt an. Ich fange an, okay. Ich soll ein bisschen ausholen. Gestern wäre vielleicht gerade bei dem der oder auch bei anderen Workshops, bei denen ich zumindest war, kam das Bedürfnis auf, kam auf der Rede auf, in unterschiedlichen Begriffen, darüber nachzudenken, welche Alternativen wir als Linke, als diejenigen, die den Kapitalismus überwinden wollen, denn haben können. Das wurde unter dem Begriff Transformationsperspektive diskutiert oder in anderen Worten. Jedenfalls war dieses Bedürfnis, darum kann ich zumindest den Eindruck, auch ziemlich dringend. Also es reicht nicht aus, nur dagegen zu sein, sondern wofür sind wir eigentlich? Um diese Frage beantworten zu können, und sie wird beantwortet, auf unterschiedliche Weise, muss man aus meiner Sicht eine Vorstellung davon haben, wie Transformation, historische Transformation, gesellschaftliche Transformation überhaupt geschehen kann. Dazu hilft ein Blick in die Geschichte. Und deswegen möchte ich jetzt geschichtlich anfangen. Aber jetzt nicht in dem Sinne, indem ich durch die Geschichte wandere, sondern nochmal versuche zu entwickeln, welche unterschiedlichen logischen Begriffe von geschichtlicher Entwicklung es gibt. Und dann meinen Begriff der Logik geschichtlicher Entwicklung vorstellen. Also es ist eine langsame Heranführung an das Thema, wie können wir uns heute überhaupt erstmal logisch prinzipiell vorstellen, dass gesellschaftliche Transformation geschieht. Es gibt unterschiedliche Interpretationsweisen, was eigentlich Geschichte ist und wie es dazu kommt, dass sich eine Gesellschaftsform in eine qualitativ völlig unterschiedliche Gesellschaft entwickeln kann. Also erstmal steckt darin die Vorstellung, es gibt nicht nur einen kontinuierlichen Prozess, sowas wie die Geschichte der Zunahme des Wissens der Menschheit. Und das ist ganz linear, vielleicht mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, aber im Prinzip gibt es keine Qualitätssprünge. Diese Vorstellung verbanne ich erstmal gleich, sondern die Grundüberlegung ist, es gibt qualitative Sprünge in der geschichtlichen Entwicklung. Und jetzt geht es darum zu verstehen, wie solche Qualitätssprünge geschehen. Denn irgendwie haben wir ja doch den Eindruck, das, was wir als neue Gesellschaft wollen, ist was qualitativ anderes als Kapitalismus. Wie kommen wir an diese Qualität ran und wie können wir sie genauer bestimmen? Dazu brauchen wir erstmal eine Vorstellung, wie es zu solchen Qualitätssprüngen kommt. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Vorstellungen. Eine bekannte ist vielleicht der erste Punkt. Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Klassen sind soziale Gruppen, die unterschiedliche Verhältnisse zu den Produktionsbedingungen haben. Produktion möchte ich jetzt allgemeiner verstehen, was schon ein bisschen von dem Begriff des Klassenkampfs abweicht. Produktion ist für mich nicht nur, an einen Ort gehen, wo ich jetzt meine Lebensmittel herstelle, sondern Produktion verstehe ich umfassend in dem Sinne, dass wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Das ist ja ein fundamentaler Unterschied These, über die ich nicht diskutieren möchte. Ich werfe sie nur in den Raum. Es ist ein qualitativer Unterschied zu Team. Menschen stellen ihre Lebensbedingungen her, Team finden sie im Wesentlichen nur vor. Wen diese These interessiert, kann mich gerne nachher nochmal ansprechen. Ich weiß, dass sie auch umstritten ist. Aber der entscheidende Moment ist, Menschen stellen ihre Lebensbedingungen her, aber nicht nur die Nahrungsmittel oder die Behausungen oder die Kleidung, sondern auch ihre sozialen Verhältnisse stellen sie her. Dabei haben sich historisch unterschiedlich soziale Gruppen herausgebildet, die man Klassen nennen kann, die einen unterschiedlichen Status in diesen hergestellten sozialen Beziehungen haben. Klassen konnten entstehen, weil die Menschen in der Lage waren, ihre Lebensbedingungen in einer Weise herzustellen, dass genug, dass mehr als genug für alle da war. Was bedeutete, dass eine Klasse an einer anderen Klasse für sich arbeiten lassen konnte. Es mussten nicht alle arbeiten, sondern es gab einige, die konnten sich raus, die nicht haben. Das hat sich dann über die Geschichte fortgesetzt. So kann man also die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen beschreiben, weil natürlich die anderen gearbeitet haben, haben das irgendwann nicht mehr eingesehen, haben sich dagegen gewehrt, die anderen wollten die anderen aber unterdrückt halten, etc. So. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, historische Prozesse und qualitative Sprünge zu beschreiben, sondern es gibt weitere. Es wurde auch irgendwann diskutiert, dass das ungenügend ist mit den Klassen. Ein weiterer Ansatz, die Geschichte als Geschichte zu begreifen, ist der zweite Punkt. Geschichte ist die Geschichte von ethischen Verhältnissen. Was ist damit gemeint? Ein Fetisch ist etwas Dingliches, Sachliches, dem Menschen eine magische Kraft zuschreiben. Also beispielsweise, es muss nicht nur was Sachliches sein, es kann auch was Vorgestelltes sein. Also was Sachliches oder was Vorgestelltes. Kleine Fetische sind was weiß ich, kleine Puppen, die man nageln reinsticht, um damit den bösen Feind, der irgendwo anders ist, zu quälen oder so. Es ist eine Vorstellung, dass ich eine Sache wie ein Fetisch behandeln kann. Oder bekannter Fetisch. Religion. Ich habe eine ideologische Vorstellung von einem Gott und daran mache ich fest, warum bestimmte historische Prozesse so geschehen, wie sie geschehen. Das ist eine Form der Welterklärung. Und jetzt kommen wir zu moderner Gesellschaft. Was ist im Kapitalismus der Fetisch? Wachstum. Wachstum, Profit. Wert. Geld. Eigentum. Der freie Markt. Freie Markt. Ja, irgendwie alles ein bisschen. Warum ist das ein Fetisch? Weil im Kapitalismus eine qualitativ neue Form des sozialen Zusammenlebens aufgetreten ist im Verhältnis zu allen Gesellschaften davor. Und es steht darin, dass im Kapitalismus die Bewegung von Sachen, von Waren auf dem Markt durch Untertun dafür sorgt, dass diese Bewegung von Sachen uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Es ist ein ganz komischer, verkehrter Zusammenhang. Der entsteht dadurch, dass im Kapitalismus getrennte Privatproduzenten herstellen, die überlegen sich, was könnte ich auf dem Markt verkaufen. Dadurch, dass sie getrennt sind und sich nicht vorher absprechen, müssen sie auf den Markt gehen, tauschen, müssen gucken, dass sie ihre Produkte loswerden, bei Strafe des Unternehmens. Sie müssen sich also daran orientieren. Und auf dem Markt entsteht jetzt eine Eigenlogik, eine Eigengesetzlichkeit, wenn ich da nicht richtig dran teilnehme und richtig produziere und die richtigen Sachen herstelle und ich kriege sie nicht verkauft, dann werde ich nicht überleben. Diese Eigenlogik führt dazu, dass ich gezwungen bin, dass mir der Markt und die Anforderungen der Verkaufbarkeit, der Verwertung und so weiter als Sachzwang entgegentreten. Das heißt, auf einmal ist eine Sache, die wir gemeinsam als Menschen sozial herstellen, verkehrt sich als sachlicher Zusammenhang, der uns als Handlungsanforderung gegenübertritt, dem ich folgen muss. Also zum Beispiel, wenn ich keine Produktionsmittel habe, dann muss ich meine Arbeitskraft verkaufen gehen, muss irgendjemand finden, der mich anstellt. Ich unterliege dem Fetisch der Verwertungslogik. Es gibt also den Wert als Fetisch, es gibt den Kapitalfetisch, also wenn ich jetzt sage, ich will nicht selber meine Arbeitskraft verkaufen, sondern die Arbeitskraft von anderen kaufen, dann unterliege ich. Digitalfetisch, ich muss deren Regeln befolgen und so weiter und so fort. Es bilden sich also sozusagen lauter Fetischformen heraus. Das heißt, es sind sachliche Zusammenhänge, die soziale Beziehungen strukturieren. Und das ist etwas Verrücktes, weil eigentlich ist Gesellschaft ja ein sozialer Zusammenhang und die Sachen sollten ein Mittel sein, um den sozialen Zusammenhang herzustellen und nicht umgekehrt. Kapitalismus ist aber umgekehrt. Also das ist eine weitere Erklärungsform, aber reicht auch nicht aus. Patriarchale Verhältnisse. Das ist auch ganz offensichtlich, dass durch die Geschichte hindurch patriarchale Verhältnisse herrschen, aber nicht immer in der gleichen Form. Das heißt, die patriarchale Unterdrückung, meinetwegen in den arabischen Gesellschaften, Vergleichsgesellschaften und so weiter, die war ganz anders, als im Kapitalismus, wo ja grundsätzlich die Freiheit des Einzelnen gegeben ist. Die Freiheit des Einzelnen, nämlich seine Arbeitskraft zu verkaufen. Aber dennoch hat er eine patriarchale Struktur. Also auch darüber könnte man Geschichte beschreiben. Dann gab es Ansätze, die sagten, naja, es gibt ja nicht nur, die Klassen, es gibt nicht nur Fetisch und Patriarchat, es gibt ja auch die rassische Unterdrückung, rassistische Unterdrückung. Also lass uns das zusammensammeln, da machen wir Triple Oppression. Ja, dreifache Unterdrückung. Weil jetzt habe ich gerade vier stehen, weil ich habe die Fetischverhältnisse reingebracht. Also nehmen wir vierfache Unterdrückung. Und wenn wir noch sammeln, fallen uns bestimmt noch 15 Stück Bereiche mehr ein, wo man sagen kann, da herrscht Unterdrückung. Also auch der Ansatz sozusagen, alle möglichen anderen Aspekte gesellschaftlicher Struktur und historischer Entwicklung zusammenzubringen, bringt es nicht. Deswegen schlagen wir jetzt neu vor. Der ist wieder allgemein, er muss allgemeiner sein. Er ist auch nicht ganz neu, aber ich möchte ihn jetzt stark machen, das ist der vierte Punkt, Vermittlungsverhältnis. Was heißt Vermittlung? Der Mensch und die Gesellschaft, im Kapitalismus erscheint uns das auch so, als ob die sich gegenüberstehen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass jeder Mensch als Mensch, gesellschaftlicher Mensch von vornherein ist, von vornherein. Und die Gesellschaft ist kein Abstraktum, was uns gegenübersteht, sondern es ist ja eine menschliche Gesellschaft. Das heißt, der gesellschaftliche Mensch und die menschliche Gesellschaft stehen in einem permanenten Verhältnis zueinander. Die Menschen stellen ihre Lebensbedingungen her in einer bestimmten Form, die sich dann als bestimmte Gesellschaftsform zeigt. Der gesellschaftliche Mensch und die menschliche Gesellschaft bilden dabei Vermittlungsverhältnisse aus. Also, in welcher Weise nehme ich als gesellschaftlicher Mensch an der Produktion unserer gemeinsamen Lebensbedingungen teil? Wie kann ich daran teilhaben? In welcher Art und Weise? Das ist aus meiner Sicht eine sehr allgemeine Weise der Beschreibung von Geschichte. Und da gibt es qualitative Unterschiede über die Geschichte hindurch. Ich will drei Bereiche unterscheiden. Es gibt die Vermittlungsverhältnisse, die dadurch organisiert werden, dass es eine persönliche Herrschaft gegenüber anderen Menschen gibt. Also beispielsweise ganz eindeutig in der Sklavenhaltergesellschaft, die sind die Sklavenhalter und die haben die Sklaven eingesperrt und festgekettet und was weiß ich, die bestimmen persönlich darüber, was die zu tun haben. Persönliche Herrschaft. Der Sklave, der produziert, der wird auch miternährt. Seine Teilhabemöglichkeit in diesem Vermittlungsverhältnis ist äußerst eingeschränkt, aber es ist nicht so, dass er außerhalb wird, sondern er ist auch immer noch gesellschaftlicher Mensch und Teil dieser Verhältnisse. Feudalgesellschaft. Der leibeigene Bauer musste den Zehnten abgeben, aber konnte immerhin einen Teil für sich behalten, also schon ein anderes soziales Verhältnis als bei der Sklavenhaltergesellschaft. Mehr Freiraum. Aber es ist immer noch ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu dem Feudalherrn. Jetzt kommt der historische Bruch. Kapitalismus, hatte ich schon geschrieben, Fetischverhältnisse. Wir haben jetzt eine sachliche Herrschaft. Das heißt, als gesellschaftliche, soziale Menschen produzieren wir einen sachlichen Zusammenhang, der hinter unserem Rücken, sagte Adam Smith, funktioniert. Wir können uns daran beteiligen, nein, wir müssen uns daran beteiligen, weil wir nicht anders sonst überleben können. Wir müssen also den sozialen Zusammenhang der sich als sachlicher Zusammenhang uns gegenüber präsentiert, reproduzieren, um uns individuell zu reproduzieren, also um zu überleben. Wir haben also jetzt nicht mehr persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, sondern wir haben jetzt sachliche Abhängigkeitsverhältnisse. Und diese sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse zu überwinden, sind ungleich schwieriger als persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, weil es jetzt strukturell unmöglich ist, zu sagen, wenn du da nicht mehr bist, dann bin ich frei. Sondern wir müssen jetzt sozusagen, wenn du da sachlicher Zusammenhang nicht mehr bist, dann bin ich frei. Problem ist nur, dieser sachliche Zusammenhang ist ein Gesamtzusammenhang und wenn ich den jetzt mir wegwünsche, dann steht die Frage, vor der wir jetzt stehen, was tritt an die Stelle dieses sachlichen Zusammenhangs, der ja immerhin unsere Vermittlungsform ist, also der meine Teilhabe organisiert. Wenn jetzt dieser ganze sachliche Vermittlungszusammenhang, also Markt, Wert, Tausch und so weiter, wenn der jetzt weg ist, wie vermitteln wir die gesellschaftliche Herstellung unserer Lebensbedingungen? Das ist die Knackfrage. Das illustriert jetzt nochmal die Problematik, die Dramatik der Problematik sozusagen. Das ist jetzt meine Skizze für Kapitalismus. Alles nahelos einfach, wie ich das immer so gerne mache. Also, zwischendurch ein paar Fragen, ja, was zu. Wir machen nach Stefan eine kurze Frage oder wirklich nur inhaltliche Fragen. Ich bin auch gleich fertig. Also das ist der Kapitalismus da, wie man sieht. So. Also in dem Kapitalismus wird produziert, das ist jetzt aber ein enger Produktionsbegriff. Weil der Kapitalismus nämlich das komischerweise so ist, dass das, was ich ja vorhin allgemein geschrieben habe, dass wir unser Leben produzieren, im allgemeinsten Sinne, sowohl unsere Lebensmittel wie auch die sozialen Verhältnisse, ist im Kapitalismus irgendwie komisch aufgespalten. Es gibt nämlich einen Produktionsbereich, der ist abgespalten von so einem Nicht-Produktionsbereich, von einem privaten Bereich oder so einem abgespaltenen Bereich. Und es gibt noch mehr abgespaltene Sonderbereiche. Es entstehen lauter Sonderbereiche im Kapitalismus, die wir, also ich zumindest auch komisch finde, dass hier jetzt Sonderbereiche existieren. Manche finden das ganz normal, als gesellschaftliches Subsystem oder so, ich finde das nicht normal. Okay, wir haben also einen abgetrennten Produktionsbereich, da geht man hin, um zu produzieren, und zwar in getrennter Form. Ja, dort, wo ich produzieren gehe, in der Fabrik, dort weiß das Management im Prinzip nicht viel über die anderen Komponenten. Sie wissen nur ungefähr, wie die Marktverhältnisse sind, aber selbst die Ökonomen sind so borniert blöd, dass sie im Sommer 2008 noch gesagt haben, 2009 werden wir 2% Wachstum im Durchschnitt haben. Auch die studierten Spitzenökonomen sind nicht in der Lage, den verselbstständigen gesellschaftlichen Zusammenhang so zu verstehen, dass sie ihn überhaupt nur ansatzweise voraussagen. Das ist immer sozusagen in die Kristallkugel gucken, was die da machen. Produktion und Zirkulation sind jetzt auch getrennt. Das heißt, es gibt einen Bereich, der wird produziert und dann sind die Sachen fertig und dann gibt es einen Bereich, da wandern die Waren dann auf den Markt und werden gegen Geld getauscht und sozusagen verteilt. Davon getrennt gibt es noch die Bereiche Politik, Recht, Demokratie und tausend andere Bereiche mehr, die für die gesamtgesellschaftliche Organisation extrem wichtig sind. Also kein Kapitalismus ohne die anderen Bereiche. Wichtig ist jetzt, wenn man sich überlegt, was will ich eigentlich bei einer gesellschaftlichen Transformation ändern? Aus meiner Sicht landen wir dabei zu sagen, alle Bereiche sind zu ändern. Wenn wir jetzt nur bei einem Bereich anpacken, zum Beispiel sagen, Zirkulation. Die Produktion ist unheimlich effizient, das ist ja ganz toll, das mit der Konkurrenz und sich im Gegenseitigen ausstechen, weil oben mit Pleite gehen, weil das ist in der Logik. Aber wir können ja den gesellschaftlichen Reichtum, ist doch nicht für alle da, nur einfach anders verteilen. Wenn man das macht, greift man total zu kurz und geht an der Aufgabe, von der wir stehen, vorbei. Wenn man sagt, naja, wir müssen eine andere Politik machen, um die Verteilungsfrage über die Steuern zu regeln, geht man an der Sache vorbei. Wenn man der Meinung ist, wir könnten was die anderen Gesetze machen, um es ein bisschen gerechter zu machen, geht man an der Sache vorbei. Was nicht heißt, dass man es nicht machen soll. Es kann auch immer kleine Verbesserungen geben, etc. Das Entscheidende ist, dass man die Frage nach der Produktion stellt, also nach der die Frage stellt, welche andere Art und Weise brauchen wir, um unsere gesellschaftlichen Lebensbedingungen herzustellen. Dabei, ich hatte es am Anfang gesagt, ist es nicht nur einfach so, dass wir jetzt hingehen und sagen, wir müssen das, was da ist, die Produktion, die Fabrik nicht übernehmen und dann produzieren wir anders. Auch das ist nicht so einfach gemacht, weil alle Versuche, die es gegeben hat, beispielsweise in Argentinien, als die große Krise war, Fabriken besetzt wurden, oder jetzt dieses Strike-Bike, was produziert wurde, als die Fahrradfabrik sogar, auch die Produzenten, die die Fabrik übernommen haben, als neue Eigentümer gewissermaßen, mussten sich überlegen, wie kriegen wir unser Zeug los, wie können wir es verkaufen, das heißt, sie mussten den Imperativen der Marktlogik gehorchen. Sie mussten also genau das bedienen, worunter sie gelitten haben oder immer noch leiden. Das ist sozusagen wie ein Problem, das aus an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Also, aus meiner Sicht sind alle Ansätze problematisch bis gescheitert, die sagen, wir machen Genossenschaft. Wir machen alternative Produktionen auf dem Land in Kommunen. Also wir besetzen die Fabriken und machen Revolution. Wir machen eine politische Reformbewegung und so weiter. Die sind alle in dem Sinne begrenzt, gescheitert, problematisch, weil sie immer nur Teilaspekte des Problems, vor dem wir eigentlich stehen, ansprechen, adressieren. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Benny, aber vorher können wir vielleicht Fragen stellen. Gleichzeitig gibt es aber parallel eine Entwicklung, interessanterweise, die ganz wenig beobachtet wird, wo aus unserer Sicht die Keimform eines neuen heute jetzt schon da sind. Und das ist der zweite Teil. Jetzt will ich aber, du wolltest Fragen stellen? Nee, ich dachte, es war so verdichtet, wie du das gemacht hast, dass 7000 Jahre in 4 Minuten in einem Kühlerfleisch waren. Ich habe die Anlagen auf dem Plakat, da die Kriege werden. Kriege? Weil es immer öffnet an der Geschichte wieder. Kriege sind immer die das Fokuspunkt gewesen, wo andere gemeint haben, damit können wir jetzt was ändern. In der Regel von den Besitzenden ausgerichtet, damit man dann das, was man jetzt verschwendet hat, damit sich auch Nachbarn wiederholen kann. Aber überwiegend hat der Mensch doch so eine Neigung zur einfachen Lösungsstrategie. Wir machen einen großen Aufstand, einen Krieg in irgendeiner Form, was da so weit ist drin. Das sind wir heute auch noch, wenn man so manche Demonstrationen angucken, da ist das immer noch das Mittel der Wahl. Und das zieht man dann an. Also ich hatte ja gesagt, dass man die Geschichte in verschiedener Form schreiben kann. Und die Geschichte ist die Geschichte von Kriegen, könnte man unbedingt dazu schreiben. Aber wir gucken ja nach vorne, deswegen. Das war ein ganz wichtiger Einwand, weil irgendwie gerade hier, also immer also nach und vor allem der Zweite Weltkrieg, jetzt also hinterher, also so absolute Verklärungen und irgendwie ganz neue Wege halt so ausgelöst haben. Ne? Also das ist viel diskutiert und nach dem Ersten Weltkrieg auch darüber, dass jetzt alles ganz anders gemacht werden kann nach diesem Nullpunkt sozusagen. Ne? Also wie war das für die Kriege? Ja. Okay, ich wollte jetzt kurz einfach erklären, was diese neue Form, also wie wir die sehen, was das Neue daran ist und wie sie heißt auch unter anderem, nämlich Peer Production oder Commons-basierte Peer Produktion. Es gibt nicht wirklich einen deutschen Namen, das ist ja nicht. Gemeingüterorientierte Peer Produktion. Also Peer, der Peer ist tatsächlich, das ist ein Begriff, den es im Deutschen nicht so direkt gibt, ist so eine Form von sich auf gleicher Ebene begegnen, sowas. Das kommt aus der Begriffsgeschichte, also die Peer-Produktion wurde so entwickelt im Zusammenhang auch mit diesen Tauschbörsen, die ja Peer-to-Peer heißen und so. Okay, ich sag kurz die drei wichtigsten Charakteristika dieser Produktionsform. Das ist als erstes, dass dort nicht getauscht wird, sondern das beigetragen wird. Das heißt, also nicht genau wie der Stefan das schon gesagt hat, genau dieser wichtige Punkt, dass man erst irgendwas irgendwie produziert und dann verkauft, das findet nicht statt, sondern es gibt ein gemeinsames Ziel oder Produkt und zu dem trage ich bei, wenn ich dazu beitragen will. Das können auch sehr viele sein, also das ist vielleicht auch das, was so ein, also diese Form der Produktion, denke ich, gab es schon immer, nur was ein bisschen vielleicht das Neue ist, dass durch die Vermittlung im Internet man wirklich das mit ganz vielen Leuten inzwischen machen kann, weltweit organisiert. Und schließlich ist der Antrieb eben nicht das, was ich auf dem Markt dafür erhalte, also das Geld, sondern der direkte Nutzen, den ich davon habe, oder dass ich was dabei lernen will oder was auch immer. Vielleicht muss man dann noch dazu sagen, also das ist jetzt so ein bisschen so die Reihenform. Es gibt natürlich immer auch Formen, wo dann wieder solche Produktionsweisen auf den Markt eingesetzt werden. Also zum Beispiel ist es ein beliebter Trick momentan, dass wenn ich ein Monopol brechen will als unterlegener Produzent, dass ich dann einfach alles Open Source mache, also alle Quellen bereitstelle, da kann sich jeder daran beteiligen und so. Und ich dadurch ganz viele Leute mitmachen, also mitmachen auch viele Firmen untereinander gemeinsam an das Monopol brechen können. Also es wird auch, es gibt immer so einen Moment auch, dass es das in Reihenform natürlich auch nicht gibt. Also es ist so eine analytische Sache. Schließlich als zweiten wichtigen Punkt, dass es keinen Zwang dabei gibt, sondern dass es eine Form von freier Kooperation ist. Also es gibt keine Befehlsstrukturen wie in Firmen oder jetzt auch bei den Sklavenhaltern, die halt einfach direkt gesagt haben, was Sache ist. Schließlich ist natürlich, heißt das nicht, dass einfach das große Chaos ausbricht, sondern es gibt natürlich Strukturen und es gibt auch, also einzelne Projekte geben sich Regeln, nach denen sie funktionieren und auch die Zusammenarbeit zwischen Regeln, zwischen Projekten entsteht unter gewissen Regeln. Ganz wichtig sind zum Beispiel auch Standardisierungen. Also in der ganzen freien Software-Szene ist immer sich an Standards halten extrem wichtig, also viel wichtiger eigentlich als von denen, die für den Markt produzieren, weil die oft genau das einsetzen, dass sie sich von Standards absetzen, um irgendwie was die Leute an sich binden zu können. Und schließlich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dadurch, dass... Oh, ich merke gerade, ich habe ja ganz falsch angefangen. Okay, wir machen es weiter. Ich mache den Punkt noch zu Ende. Nämlich, dass es dass es auch eine Form der Regulation ist, dass jederzeit Projekte geforkt werden können. Ja, genau, das wollte ich gerade erklären. Forken bedeutet sozusagen, dass jetzt im Fall der Software ist es so, dass Leute, denen das nicht mehr passt, wie das Projekt läuft, dass die halt sagen, sie machen ihr eigenes Ding. Und der Clou ist, sie können das deswegen machen, weil sie im Prinzip die gesamten Mittel der Produktion, was in dem Fall also vor allem der Source Code ist, mitnehmen können und auf der Basis neu anfangen können. Und das ist ein Fork. Also ein Fork ist ein Projekt, teilt sich auf. Ligaro auf Englisch. Achso, Entschuldigung. Und umgekehrt gibt es eine sehr starke Konsenskultur, die auch daraus genau auch daherkommt, dass halt jeder jederzeit gehen kann. Dann heißt natürlich, dass wenn ich weiterhin zusammenarbeiten will, was natürlich wichtig ist, weil man nur gemeinsam irgendwas schafft, muss man natürlich auch versuchen, die Leute in Konsens mitzunehmen. Wie das jetzt genau organisiert ist, also das kann durchaus sein, dass es dann Einzelpersonen gibt, die einfach sagen, was gemacht wird. Ja? Nur orientieren die sich sehr stark an Konsens oder sind halt nicht besonders erfolgreich, darin andere zur Mitarbeit zu bewegen. Ja, wie mache ich das jetzt? einfach mal eine ganze Reihe von Beispielen nennen. Ja. Genau, ja, das war die ursprüngliche Planung. Was es alles so gibt, also das Wichtige, was ich jetzt schon oft genannt habe, ist auch ein bisschen das Paradebeispiel, ist die freie Software. Also Leute entwickeln gemeinsam Software für Computer, Handys, was auch immer. Dann eine Sache, die ihr sicher auch alle kennt, ist Wikipedia. Also ein Lexikon, was gemeinsam erstellt wird, auch jeder beitragen kann. Oder eine Enzyklopädie, die inzwischen auch in ihrer Aktualität vor allem, aber auch in ihrer sonstigen Qualität mithalten kann mit gedruckten Enzyklopädien. Dann gibt es auch zum Beispiel eher so in der Sachen, die eher historisch sind. Also zum Beispiel gibt es die Almendewirtschaft. Weil die stand noch aus dem Mittelalter, dass Leute nicht, also zum Beispiel in einem Dorf, einen bestimmten Teil ihrer Äcker gemeinsam bewirtschaftet haben und das auch nach bestimmten Regeln gemacht haben. Und so. Dann so Sachen, das als Beispiel, dass es nicht nur um immaterielle Produktion geht, sondern dass es das auch im Materiellen schon immer gibt. Dann gibt es sowas ganz banal, zum Beispiel Trampen ist auch eigentlich eine Form dieser Produktionsweise. Also ich stelle mich an den Straßenrand und der will mich mit. Und dann gibt es die Organisation der wissenschaftlichen Communities, zumindest in ihrem Ideal, ist auch sowas. Also jeder stellt ja seine Erkenntnisse allen anderen frei zur Verfügung. In der Praxis funktioniert das natürlich oft nicht so sehr, aber trotzdem ist es, das Ideal ist ja immer noch was, an dem sich viele orientieren. Dann gibt es so Projekte zum Beispiel, wo Leute Rechenzeit zur Verfügung stellen, einfach, also wo sie in ihrem Rechner Programme laufen lassen, die anderen Daten liefern. Bekanntes Projekt ist SETI at Home, was das skurrile Ziel hat, irgendwie Außerirdische zu entdecken. Und das da gibt es ganz viele Leute, die da mitgemacht haben. Entdeckt wurde bisher nicht. Da müssen noch mehrere bitten. Genau. Ein bisschen ähnliches Projekt, aber mit einem vielleicht sinnvolleren Ziel ist, dass die Proteine, also die so Bausteine im Körper, sich falten. Da gibt es Modelle für, wie das passiert. Die sind aber sehr rechenintensiv, das auch rauszukriegen, wie das passiert. Und das funktioniert auch inzwischen sehr viel so verteilt auf vielen Rechnern. Wer mitmachen will, kann da mitmachen. Und es gibt da sogar inzwischen so ein Spiel, wo man dann spielerisch Proteine falten kann, um dann bessere Sachen rauszufinden und so. Und dann irgendwie ein Highscore und Highscore gegen die anderen diese Proteine falten. So, dann, wenn ihr es machen will, das heißt Fold It. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch freie Funknetze, gibt es auch hier in Berlin eine recht aktive Gruppe, die ihre WLAN-Netze für andere öffnen und sozusagen dadurch ein Internet für alle ermöglichen wollen und die sich dann untereinander spontan zusammenschalten und so. Ja, das vielleicht jetzt einfach nur mal als ein paar Beispiele, dass ihr überhaupt wisst, worüber ich rede. Aber der Materiellbereich ist auch dazu. Genau, das liegt, glaube ich, vor allem da, also wie ich eben kurz gesagt habe, dass das Internet natürlich für das Immaterielle eine enorme Möglichkeit der Zusammenarbeit, dass Leute zusammenkommen können. Aber es ist für mich, ich denke, es gibt keinen prinzipiellen Hinderungsgrund. Ja, also man muss sich halt treffen. Wenn man irgendwas bauen will, muss man sich treffen. Das ist natürlich eine zusätzliche Hürde. Was gibt es zum Beispiel auch umsonst Läden schon? Genau, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Umsonst Läden. Der Fetisch Geld muss ausgeblendet werden. Das ist der Knackpunkt an dem. Was aber? Ein Ergänzungsbereich ist, denn beim Trampen muss ich jemanden haben, der fährt. Dann kann ich trampen. Also ist er ein Ergänzungsbereich. Genau, ja. Nicht dabei, was zu ersetzen. Also es gibt schon noch mehr Beispiele. Wir haben irgendwas gerade mit Kindergarten. Ja, die Kindergarteninitiative oder Gemeindemitglieder, die sich treffen zum, weiß was ich, beten oder ja. Für arme Leute Kleider einsammeln oder was weiß ich. Die machen ja was für ein gemeinsames Ziel und nicht irgendwie. Genau. Also ich denke, es ist ein allgegenwärtiges Phänomen eigentlich, was halt nur sozusagen irgendwo da ganz am Rand in diesem Ding zur Seite gedrückt wird, sehr oft. Der Großteil der Menschen entsteht da auch in Peer-Produktion. So ganz am Rand habe ich das nicht. Dieser Kongress zum Beispiel. Ja, auch, ja. Zumindest Teile. So, dann mache ich jetzt da weiter. Nach dem einen oder mit dem Rissen in diesem einen oder anderen Buch, welche überhaupt reden. Also der dritte Punkt ist eben dieses Commons-basierte, dieser Produktionsweise. Das heißt, was sind Commons? Commons ist auch ein englisches Wort, man kann es übersetzen mit Gemeingütern, andere übersetzen, habe ich eben kurz gesagt, kurz als Lände. Also es ist ein Gut, das man entweder ganz ohne Erlaubnis benutzen kann oder wo bestimmte ja, neutrale Erlaubnisvergabe hast du geschrieben, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was du meinst, oder? Christian ist es. Also der, wo zumindest, also wo schon gewisse Regeln, also bei diesen klassischen Alimenten zum Beispiel gab es dann Regeln, die verhindert haben, dass eine Übernutzung stattfindet. Also dass nicht einfach jeder dann immer wieder das Heu abdatet und am Schluss nichts mehr übrig bleibt für die anderen. Also an der Stelle ist es auch wichtig, zwischen nichtstofflichen und stofflichen Gütern zu unterscheiden. Bei der klassischen Alimente, bei der klassischen Elemente gab es eben klare Regeln zwischen den Commoners und den der Nutzung der Commons. Also die Commoners sind sozusagen die, die sich für die Commons zuständig fühlen und die haben Regeln vereinbart. Was weiß ich, im Turnus durften die Schafe auf die Weide. Hätte man keine Regeln vereinbart, wären die Commons zugrunde gegangen. Das ist übrigens eine historische Begründung gewesen, warum Privateigentum notwendig ist, weil man gesagt hat, ja, sowas wie Gemeineigentum kann nicht funktionieren. Dabei wurde immer übersehen, dass solche Commons sehr oft, stofflichen Commons, sehr oft Regeln hatten. Also es gab eben diesen unbegrenzten Zugang nicht. Andererseits bei sowas wie Wissen gibt es Open Access. Open Access heißt freier Zugang. Jeder kann sich das Wissen, das wissenschaftliche Wissen, meinetwegen, es gibt Open Science Bewegung, einfach nehmen und niemand hat da etwas weniger, wenn ich jetzt Wissen nehme. Also bei den Commons muss man unterscheiden, welche Regeln dort gemacht werden oder ob es keine gibt. Gut, aber immer wenn es um Naturaustausch handelt, muss es ja geregelt werden, weil da kann sich nicht jeder nehmen, die hier braucht. Genau. Dann gibt es, schließlich ist wichtig bei den Commons, ist auch der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Dass Commons sind immer nur Besitz. Das heißt, etwas, was ich benutze, das gehört mir nicht. Ich kann es nicht verkaufen, ich kann nicht beliebig darüber verfügen, sondern eben nur in den Regeln, die Gemeinschaft der Commoners gegeben hat. Und das ist auch ganz ehrlich, das gilt zum Beispiel auch auch im immateriellen Bereich oft, dass man durchaus, also dass es nicht einfach völlig frei ist, sondern dass gewisse Lizenzen gelten, denen ich mich unterwerfe, wenn ich das nutzen will. Zum Beispiel, dass wenn ich eine Software weiterentwickle, ich dann auch wieder den Source Code anderen zur Verfügung stellen muss. Damit eben diese Commons nicht verloren gehen für andere. Dann würde ich jetzt mal jetzt versuche ich mit dieser Tabelle ein bisschen anzuschließen an das, was Stefan gesagt hat, um das in Verbindung zu bringen. Nämlich inwieweit, was ist jetzt das eigentlich Neue daran? Und was hat das schließlich mit unserer Gesellschaftsform zu tun? Und zwar einfach ist es so eine Tabelle, die einfach einen Vergleich aufmacht zwischen im Prinzip drei, ja, erstmal Produktionsweisen, die dann aber auch zusammenhängen mit Besitzverhältnissen, schließlich einer ganzen Wirtschaftsweise und als letztes dann der Gesellschaftsform. Und das, was wir sozusagen, was im Kapitalismus halt der Fall ist, vielleicht erst einmal als Einordnung, diese gibt es immer alle. Also es ist nicht so, dass es wir heute nur im Kapitalismus leben und das andere gibt es gar nicht, sondern es sind immer die vorherrschenden Weisen. Das heißt, wenn ich, also heutzutage ist sozusagen das Vorherrschende das Wichtige, also das, was ich nicht sein lassen kann im Prinzip, darum geht es. Also dass ich, ich kann nicht einfach aus getrennter Privatproduktion aussteigen. Oder es ist zumindest sehr schwer. Und weil ich halt auch mich am Markt mit Lebensmitteln versorgen muss. So, also die Produktionsweise im Kapitalismus ist die getrennte Privatproduktion. Dann hatten wir oder haben wir heute noch in manchen Ländern die Kommandowirtschaft, die also sozusagen in der DDR oder im Ostblock früher oder vielleicht auch in Nordkorea oder in Kuba einfach von oben alles durchgeplant wird. Und als drittes schließlich die Peer Production mit diesen Eigenschaften, die so ein bisschen, also zwar, wo die Leute zwar auf eigene Entscheidungen arbeiten, aber trotzdem sowas wie eine vielleicht dezentrale Planung oder sowas gibt. Und die Besitzverhältnisse wiederum sind so, dass es in der Produktionsweise getrennte Privatnutzung funktioniert auch nur, wenn es eben Privateigentum gibt. Also genau nicht das, was da drin ist. Also es gibt nicht nur den Besitz, dass ich über etwas, was ich halt nutze, verfügen kann, meine Wohnung oder so, sondern dass ich ein Eigentum habe an einem Haus, an einem Grundstück, an Dingen und so und die beliebig mehr oder weniger über die verfügen kann. Das ist zwar auch heute, wie gesagt, das ist alles nicht absolut, das ist nur sozusagen die vorherrschende Weise. Auch heute natürlich gibt es Einschränkungen dieses. Ich kann natürlich nicht, wenn ich ein Messer habe, damit jetzt jeden beliebigen erstechen. Ne? Oder es gibt da auch im Grundgesetz jetzt berühmte Eigentum verpflichtet und so. Ne? Ja, es ist halt nicht so wirklich entscheidend, wird das überlegen. Dem entspricht in der Kommandowirtschaft das Staatseigentum. Also da kann der Staat einfach beliebig Eigentum über alles verfügen. Und eben in der Peer Production entspricht eben der gemeinsame Besitz unter Kontrolle einer Gemeinschaft oder eben auch die Commons. Also das ist sozusagen die Besitzverhältnisse sind einfach grundlegend anders. Daraus wiederum ergibt sich dann eine ganz andere Wirtschaftsweise, nämlich im Fall der getrennten Privatproduzenten die Marktwirtschaft, wo es dann Konkurrenz gibt, der Produzenten am Markt und so weiter. Im Fall der Kommandowirtschaft ist es eine Planwirtschaft, wo dann halt auch wirklich über Jahre, 5-Jahrespläne erstellt werden müssen. Was es natürlich übrigens heute eigentlich fast in genauso großem Ausmaß gibt wie damals, nur halt funktioniert es heute innerhalb von Konzernen, die ja geplant arbeiten. Schließlich ist sozusagen die Vorstellung, wie das dann, jetzt kommen wir schon, werden wir schon sehr spekulativ im Grunde, weil es natürlich so eine Wirtschaftsweise nicht gibt und auch historisch ist fragwürdig, ist, ob sie gab, möglicherweise gab sie es mal, aber das würden wir dann eine Peer-Economy nennen. Der Christian, der in der Tür sitzt, hat da ein schönes Buch drüber geschrieben, wie er sich das vorstellt. Ja, schließlich ist sozusagen die gesamte Gesellschaft dann, also wenn dann alle Bereiche drin sind, könnte man eben nennt man den Kapitalismus oder Staatssozialismus oder wie wir das dann nennen, ist noch völlig fragwürdig. Stefan hat uns fabriziert mit dem Begriff Kommunismus. Also von Commons, aber halt angelehnt an den Kommunismus. Ja, das ist nur sozusagen als sozusagen, was die Einordnung dieses Ganzen ist, wieso wir das eben für wichtig halten. Und wie spät ist es jetzt? Ja, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz Diskussion und am Schluss noch mal das Aufstellungsspielchen. Ja. Also ich habe eine Schwierigkeit, und zwar finde ich, dass die Vergleiche hinken. Kannst du dich sehen, ob die Vergleiche hinken in die ersten beiden Spalten, ob das jetzt die Frage des Kapitalismus ist oder die Marktwirtschaft oder die Planwirtschaft. Beide Wirtschaften erfassen jeden Kreislauf, in dem ein Mensch drin lebt. Also der erfasst praktisch die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge, der erfasst praktisch alles, was ein Mensch zum Leben braucht, nämlich deren Peer-Produktion. da noch längst nicht ist, sondern die Produktion braucht immer eins von den anderen Systemen, um überhaupt existieren zu können. Und was mir jetzt fehlt, ist ein Lösungsansatz, wie dieses Inseldasein überwunden werden kann. Denn eigentlich ist Bioproduktion so ein Luxus. Man kann man machen, wenn man Grundlagen gesichert sind. Also wie soll der Sprung kommen vom Luxus, vom Gänsehühnchen, oder vor allem, hin zu dem, was ich wirklich brauche, zu dem noch? Ja, natürlich, das ist eine offene Frage. Wie gesagt, wir bewegen uns da in der Spekulation. Ne? Und ich habe da auch keine endgültigen Antworten drauf. Nur der Ansatz ist zu sagen, anders geht es nicht, als wirklich eine ganz neue Weise zu produzieren und das, die Lebensverhältnisse neu zu gestalten, zu machen. Alles andere ist nett und führt auch sicher zu Verbesserungen, aber holt uns nicht, also ist keine Transformationsverschwörung. Darum geht es. Ja. Also es ist dann einfach sich das, jetzt vielleicht sagt ihr einfach erstmal eine Runde, das könnt ihr auch miteinander reden. Also wollte ich ganz kurz so sagen, dass mir dabei der Friedrich Bergmann einfällt, der zum Beispiel durch die Entwicklung der Produktivkräfte die nicht mehr aufhaltsame Freisetzung, wie das so schön heißt, von Arbeitskräften, der so begegnet, dass zum Beispiel, das ist aber nicht das Projekt, das ist jetzt nicht nur ein Zukunftsplan, dass die Leute, die bei Ford, ich weiß nicht, wann es genau war, ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass das eine soziale Bombe sozusagen gewesen wäre und er mit Ford zusammen ein Projekt gemacht hat, dass sie ein halbes Jahr ihrer normalen Erwerbsarbeit nachgehen und dadurch sozusagen mit einem guten Ford so ein auch das nächste halbe Jahr überbrücken können und leben können und das zweite halbe Jahr sowas machen, wie eben neue Arbeit, wo sie das produzieren, also wirklich und ihre eigene Fähigkeit richtig einbringen können. Das wäre zum Beispiel eine Sache, ich denke, dass das nicht das Entweder-Oder sein kann, sondern dass es parallel passieren, wirklich auch passieren muss, gerade in Bezug auf diese arbeitsplatzkritischen dass man Arbeitsplätze schaffen muss um jeden Preis, egal welche, also auch in der Rüstungsindustrie. Und das andere, was einfach eine Frage ist, eine echte Frage, dass ich mir das nur vorstellen kann, und das finde ich aber auch gar nicht beängstigend, sondern ganz schön, dass es in kleinen Gemeinschaften sozusagen funktionieren kann. Dass überall sich dort erstmal sozusagen Inseln bilden, jedenfalls wenn es um die konkrete Produktion geht, natürlich nicht beim Internet. Ja, du hast schon mal eine. Ich wollte das auch beitragen und vielleicht noch ein paar Fragen oder zwei Punkte aufgetaucht sind, da auf die auch hingehen. Ich komme aus Graz und da war im November, glaube ich, oder im Oktober dieses Element Festival, wo du auch dabei warst und wo ich dich gehört habe und wo ich genau diese drei Punkte, das Beitragen statt Tauschen und vor allem auch dieses Besitz und Eigentum, wo ich das gehört habe und wo ich dann angefangen habe, damit weiterzudenken, weil ich beschäftige mich sehr lange einerseits aus eigener Erfahrung und auch wissenschaftlich mit dieser Ökonomisierung, soziale Dienstleistungen, Bildung, Erziehung, Pflege und ich gemerkt habe, dass ich diese, und dass mit diesen Konzepten sehr gut das beschreibbar ist, dieser Prozess der Ökonomisierung, wie Bildung, wie Pflege zur Ware wird und wie auch dadurch eine Entfremdung der Arbeit eintritt. Also für mich ist das auch sehr gut verknüpfbar mit den Begriffen, mit den Konzepten von Ware und Entfremdung. Auch wieso, wie sie Marx sieht. Und ich glaube, dass gerade personenbezogene soziale Dienstleistungen, wenn sie so erbracht werden, wie sie sollten und nicht so, wie sie derzeit als Waren erbracht werden, eigentlich auch sehr gute Beispiele für Kommunen sind. Weil hier es genau wichtig ist, dass eben nicht nur der Lehrer, man kann Bildung nicht kaufen, man kann Pflege nicht kaufen, man kann Erziehung nicht kaufen, man kann Beratung nicht kaufen. Es ist immer wichtig, dass beide dazu beitragen. Und ich glaube, dass in solchen Bereichen, und da glaube ich, dass das auch immer schon existiert, dass es diese Bereiche immer auch im Kapitalismus geben muss. Der Kapitalismus lebt eigentlich davon, dass es diese Bereiche gibt, dass wir sie nur eher als minderwertig wahrnehmen und dass wir sie gar nicht so sehen. Und dass es einfach für mich total interessant ist, also diesen Aspekt anzuschauen. Ich bin jetzt nicht der große Computer-Programmierfreak, wo kann ich mit den Open Software das so planen. Für mich gibt es dieses Konzept total viel mehr. Und nur ein Beispiel noch, in die Beispielliste zum Treffen dazu Couchsurfing. Genau, ich stand sogar drauf, habe ich nur übersprungen. Couchsurfing, vielleicht ist sozusagen, dann gibt anderen Leuten eine Couch zur Verfügung, damit sie da also übernachten können. Und das gibt dann auch, das funktioniert auch im Internet, dass man dann so Bewertungen abgibt, damit bin ich völlig wildfremde, weil ich zu Hause gewohnt habe. Ich wollte nochmal ein Beispiel in der realen Wirtschaft, ein Beispiel ansetzen, sagen, weil das ist ja immer noch so im Raum steht, das geht ja nur im Virtuellen. Es gibt gerade in Bereichen, die ganz unmittelbar fürs Leben notwendig sind, solche Ansätze. Einerseits waren hier die Kinderleben und die sozialen Bereiche, die Bildung bereits genannt, da gibt es das sogar fast traditionell, könnte man sagen, wo es gerade deutliche Bedeutung wieder erfährt, ist der Bereich der Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Farmer John gesehen hat, ein schöner Film über so ein ähnliches Konzept im Bereich der Landwirtschaft, nämlich Community-Based Agriculture. Und das ist genau das, die Überlegung, zu sagen, wir wollen gesunde biologische Lebensmittel haben. Was machen wir? Wir gehen nicht in Bioladen und kaufen auf einem Markt, sondern wir sagen, wir wollen gemeinsam organisieren, dass wir die zur Verfügung haben. Und also tragen alle einen gewissen Teil bei, kaufen sozusagen gemeinsam eine Farm, helfen bei der Bewirtschaftung, stellen eventuell auch professionelle Menschen an und können dann nachher so viel, wie sie brauchen, aus diesen Lebensmitteln, die da produziert sind, nehmen. Das hat natürlich auch, weil es ja in diesem System stattfindet, ist das auch keine Reinform, weil man muss ja die Farm kaufen und kann die nicht einfach nutzen, wie es eigentlich schön wäre, oder dergleichen. Aber das Konzept, wie komme ich zu meinen Lebensmitteln, wird da durchaus dem Markt völlig entzogen. Wenn der Farmer eine Missernte hat, tragen wir das alle solidarisch und überlegen sich, was sie da tun sollen und gehen nicht einfach her und sagen, naja, dann gehst du jetzt halt pleite und ich kaufe woanders. Ich würde gerne noch ein weiteres Beispiel nennen, also Stichwort Friedrich Bergmann, den ich gelesen habe, der das sehr untersucht, die Fortschritte in der materiellen Produktionsweise, in der stofflichen Produktion. Wir Älteren unter uns kennen noch das Phänomen, das wird ein Flugblatt, wie kommt es jetzt auf die stoffliche Seite drauf an, produziert wurde, dass man in größerem Umfang dafür eine Druckmaschine. Das haben relativ aufwendige Prozesse gesehen zu finden. Das können wir heute alles, jeder von uns macht das zu Hause. Da kann man so fast auch eine größere Auflage herstellen. Das ist dann vielleicht nicht ganz preiswert, aber er kann es selber produzieren. Das ist ein Beispiel dafür, dass die materiellen Voraussetzungen gegeben sind, eine stoffliche Produktion jetzt gar nicht in der Fabrik hier zu finden, sondern dass die Produktionsmittel letztlich zu uns als potenziellen Produzenten zurückkehren. Jetzt gibt es neueste Entwicklung, das beschreibt er, dass dort der Drucker nicht mehr zweidimensional, sondern dreidimensional Gegenstände, stoffliche Gegenstände herstellen kann. Das heißt, die materiellen Voraussetzungen der Produktionsmittel sind möglicherweise jetzt auf dem Sprung, dass wir diesen ganzen Quatsch mit großen Produktionseinheiten gar nicht mehr brauchen, jetzt als Vision, sondern wir in der Stofflichkeit brauchen, vielleicht selber einen relativ kleinen Rahmen, kontrollierbaren Rahmen in einer kleinen Gemeinschaft herstellen können. Der Kapitalismus hat sich durchgesetzt gegenüber dem Feudalismus, doch auch anfangs dadurch, dass er kleine Inseln gebildet hat. Das sind meinetwegen freie Städte gewesen, die sich dem Einfluss des Feudalismus entzogen haben. Der hatte in der Stadt auch nichts mehr zu sagen. Im Idealfall, der hat sich dann die kapitalistische Produktionsweise in diesen Städten entwickelt. Es ist dann nicht ganz einfach gewesen, dann den nächsten Schritt zu machen, das sozusagen im ganzen Land dann auszugehen, aber zu den Inseln. Ist das nicht möglicherweise ein Weg, auf den sich die Gesellschaft ändern kann? Jetzt war's zu. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Anmerkung, weil das bei mir im Kopf an der Stelle noch ein bisschen hängt. Ich sage einfach mal kurz, den deutschen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist der mit diesem Open Access. Und das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt, wo man wirklich an der Stelle weiterdenken muss, ist, Das ist kein Zufall, dass es im Bereich Software und vielleicht auch Kultur und Wissenschaft, dass die ersten, denke ich, die ersten Bereiche sind, wo solche Ansätze funktionieren, einfach weil es da sehr einfach ist, dass eben dieser Besitz sich nicht gegenseitig ausschließt. Softwareprogramme können ganz viele Leute gleichzeitig besitzen und einen wissenschaftlichen Aufsatz im Prinzip auch alle gleichzeitig lesen. Und ich glaube, das ist der, für mich so der springende Punkt, wie schaffen wir das, solche Formen von Wirtschaften auch an Stellen zu organisieren, wo das eben nicht mehr so um weiteres geht, wo irgendwie der Besitz von Gütern sich ausschließt, wo es Rivalität gibt, einfach dadurch, dass das Brot, was ich esse, kann gleichzeitig jemand anders essen und den Computer, den ich gerade benutze, kann gleichzeitig jemand anders benutzen. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber ich glaube, da ist so der Punkt, wo man gucken muss, wie können wir Erfahrungen aus dieser Open-Source-Bewegung, die ich wahnsinnig faszinierend finde, auch auf solche Bereiche ausdehnen, die einfach doch ein bisschen anders strukturiert sind, auch durch diesen Punkt. Thomas? Also zwei Anmerkungen. Einmal diese Idee von Friedhof, die finde ich insofern gefährlich, weil sie halt dieses Paradigma des Privaten einfach auch noch auf die Produktion, also jeder soll dann wirklich alles nur noch selbst produzieren. Das ist interessant. Kleine Comments. Ja. Ich glaube, das ist genau entgegengesetzt, also dass letztendlich das Bewusstsein, dass das alles gesellschaftliche Prozesse sind, nur ändert. Aber was tatsächlich Schritte in die Richtung sind, dass sowas passieren kann, ist, glaube ich, so eine Entprivatisierung des Wissens voneinander. Also ich glaube, Kapitalismus, der Datenschutz oder sowas wird groß geschrieben und alle Linksdenken denken, das wäre eine gute Idee, aber ich glaube gerade, dass das Veröffentlichen seiner Interessen und seiner Möglichkeiten, dass das halt die Basis setzt, dass Leute sich einfach frei assoziieren können. Weil irgendwie die Verrückten, die Energie haben auszusteigen, die sind halt dünn gesehen. Und der erste Schritt, dass was Neues passieren kann, ist, dass die Verrückten sich halt akkumulieren. Und das dann eine kritische Masse von Interesse zusammentritt, dann passiert was Neues. Und deswegen denke ich hier, ob man nicht bei den Kids irgendwie, die alle in der PC oder sonst irgendwo sich vernetzen, ein Beispiel nehmen und einfach seine Interessen und Fähigkeiten publik machen. Ich habe mich jetzt selber nochmal draufgesetzt und wollte nochmal ein bisschen zurückbinden an so zu dem Thema, was ich so breit aufgemacht habe, nämlich der Frage der Vermittlungsverhältnisse. Kleine Gesellschaften, ja. Aber keine Gemeinschaften, strukturierte Gemeinschaften, nein. Sondern wir können historisch nicht hinter das Niveau gesellschaftlicher Arbeitsteilung wieder zurückgehen, was der Kapitalismus erreicht hat. Das heißt, die Herausforderung ist, sozusagen eine Produktionsweise und eine Vermittlungsform, das heißt eine Kommunikationsform, eine Verteilungsform, eine Form der Bewegung, der auch stofflichen Dinge zu haben, die im Endergebnis das Niveau an gesellschaftlicher Arbeitsteilung erreicht. Was nicht bedeutet, dass jetzt beispielsweise die Idiotie des Joghurts, der, was weiß ich, von die Milch nach, keine Ahnung, wohin transportiert, nach Italien und dort zum Zwischenprodukt, und dann geht es nach Frankreich und dann das Endprodukt, dann kommt es wieder nach Deutschland. So eine Sache sind natürlich der Idiotie des Marktes geschuldet. Die würde wegfallen, weil sie einfach unsinnig ist und weil sie im Endergebnis gesellschaftlich auch mehr stoffliche Voraussetzungen verbraucht, als notwendig wäre. Da wir aber nicht auf die stoffliche Seite gucken im Kapitalismus, sondern immer nur auf die Wertseite, also sozusagen wer ist billiger und wer unterbietet den anderen, der Konkurrenz spielt, wird immer die stoffliche Seite ganz oft keine Rolle. In der Peer-Produktion zählt auch die stoffliche und soziale Seite. Aber gesellschaftliche Arbeitsteilung kann nicht unterschritten werden, aus meiner Sicht. Wie sind jetzt diese Ansätze zu bewerten? Ich glaube, auch dort, da haben wir auch schon in der Einleitung geschrieben, und ich möchte das noch herausheben. Es keine Form sind solche Ansätze, die eine doppelte Funktionalität besitzen. Einerseits funktionieren sie im Kapitalismus unter den alten Bedingungen. Das heißt, sie müssen mit dem Kapitalismus kompatibel sein. Wären sie es nicht, würden sie nicht existieren. Andererseits und gleichzeitig müssen sie komplett inkompatibel mit dem Kapitalismus sein. des Antikapitalismus. Er hat auch noch vorher vorgeführt, was es heißt, dialektisch zu denken, nämlich etwas, was scheinbar sich ausschließt, nämlich gleichzeitig kompatibel und nicht kompatibel zu sein, das denken zu können. Das ist die Herausforderung. Wo besteht die Inkompatibilität? Die besteht darin, dass eine andere Form der sozialen Vermittlung organisiert wird und dass man sich nicht der alten kapitalistischen Form bedient, die da heißen Markt, Verkaufen, Ware, Wert. Das wäre auch für mich ein Kriterium, nach dem ich Projekte beurteilen würde. Beispiel Freie Software. Dort gibt es kein Verkaufen, Ware, Markt und Wert im Kern. Freie Software ist frei, ist wertlos, kann sich jeder runterladen. Trotzdem gibt es drumherum eine Geldverdienmaschinerie, auch bei Freie Software. Klarer Fall. Aber das hat nichts mit der Software im Kern zu tun, sondern mit Service, Beratung, was weiß ich. Entscheidend ist, dass die Sozialprozesse innerhalb der Freie Software-Community nach anderen Kriterien funktionieren, die nicht mehr mit Markt, Wert und Ware zu tun haben, sondern mit sozialer Kommunikation nach sachlichen Erfordernissen und sozialen Bedürfnissen. Wenn man jetzt ein Projekt hat, das sagt, wir haben beispielsweise kein Chef, das ist doch ganz toll, aber wir produzieren immer noch für den Markt, dann ist das für mich kein Einkommensprojekt. Richard Bergmann hat das Problem der Verwertungslogik im Kern des Projekts null verstanden. Deswegen sagt er, ja, wir produzieren anders und wir machen kleine Produktion, aber wir müssen dann unser Zeug verkauft kriegen. Und wie machen wir das? Wir müssen den großen Produzenten unterbieten, weil die großen Fabriken sind ineffizient und wir können das viel effizienter. Das heißt, er reproduziert die kapitalistische Logik, die darin besteht, den anderen in der Effizienz zu unterbieten, das Auto dann oder was auch immer billiger zu produzieren und den anderen vom Feld weg zu konkurrieren. Das ist alte Logik. Deswegen sind auch die Projekte unterschiedlich, aus meiner Sicht unterschiedlich zu beurteilen, aber wir werden an der schwierigen Frage nicht vorbeikommen, dass wir gerade bei der stofflichen Produktion in irgendeiner Form auch einen monetären Fluss brauchen. Weil es nun mal so ist, dass wir die stofflichen, beispielsweise Voraussetzungen für eine stoffliche Produktion, nicht frei kriegen, sondern die müssen wir im Moment kaufen. Aber ein Kriterium von mir wäre, dass die innere Logik von solchen Projekten nicht nach der Logik organisiert ist, wie kriegen wir damit jetzt unsere Marktposition behauptet, sondern intern freie Kooperation, nach draußen muss irgendwie der Geld muss organisiert werden. Auch wieder ein Beispiel, wie sowas gehen kann, ist Wikipedia. Intern, freie Kooperation, hat nichts mit marktbarem Wert zu tun. Nach draußen, wie wird das Geld angeschafft? Spenden. Ja, aber woher Spenden? Also, die Spenden kommen aus dem Alpen. Also, die Spenden kommen aus dem Alpen, setzen einen funktionierenden Kapitalismus voraus. Ganz klar. Wir sind also nicht in einer Situation, wo wir diese Seite, dass man abhängig ist von Geld, Schnipp ersetzen kann. Also es würde ja quasi eben die eigentlich in der erste logische Schritt, also was ist mit dem Geld, wenn ich sozusagen das Geld und mit Geld und wir hatten diese Gesellschaft auch transformieren. Genau, das ist die Transformationsvoraussetzung. Wie geht das? Also ich habe es auch noch nicht verstanden, bei Open Source, wie wird er verdient? Also Linux verdient ja auch. Also irgendwie soll ja der Entwickler von Linux auch nicht gerade unvermögend sein. Vermögend ist er sicher nicht, er verdient, weil er angestellt ist bei einem Zusammenschluss von Open-Source-Firmen, die alle in den Topf einzahlen und aus dem wird er bezahlt. Mhm. Linus Torvalds jetzt persönlich. Also ist quasi ein Topf, also auch die Dienstleistung wandelt wieder in einen Topf oder ist das Geld aus der Dienstleistung und wird dann wieder verteilt? Ja, aber entscheidend ist, dass sozusagen es wie so eine Art Spendenform, weil die Unternehmen Interesse an Linus haben, tun die das in den Topf rein, bezahlen Linus Torvalds. Nur er produziert keine Ware, sondern was er macht, ist sozusagen wertlos. Er macht wertloses Zeug, aber er schafft lauter nützliche Dinge. Von denen gibt es ganz viele. Es gibt übrigens auch da, darf man sich keine Illusionen machen, gerade in diesem Kernbereich, wo der Linux-Kernel, also dieses Kernding von dem Linux, ich habe eine Statistik gelesen, 87% der Leute, die das machen, werden bezahlt. Jeder Mensch muss irgendwo bezahlt werden oder irgendeinen staatlichen Transfer an Geld erlangen, weil er sonst unter Nutzung nicht überleben kann. Also ich möchte auch ein bisschen davor warnen, jetzt idealistische Wunschbilder aufzumachen. Wir leben im Kapitalismus. Wir brauchen etwas, was mit dem Kapitalismus kompatibel ist. Gleichzeitig muss es in seiner Kernpotenz inkompatibel sein und nach neuen Kriterien funktionieren, die potenziell für die ganze Gesellschaft allgemeiner waren. Das ist die Denkherausforderung und das ist das Einfache, was schwer zu machen ist. Ja, das sieht man aber auch schön bei Wikipedia, denn wenn das Geld und der Kapitalismus wegfallen würden, wird einfach nur am Rand was weggeschnitten und der Kern wird weiter funktionieren, wie er auch jetzt funktioniert. Genau, Wikipedia könnte unter kommunistischen Bedingungen funktionieren. Kein Problem. Weil ja dann die anderen Nahrungsmittel, die Leute, die alle Menschen brauchen, in irgendeiner anderen Form produziert werden würden, die dann geldlos wären. Ich meine, es wird ja jetzt auch versucht in der Wirtschaft. Sie laufen jetzt alle rum und sind total erstaunt über so Geschichten wie Bionade, wo sozusagen plötzlich so ein Volkswunsch nach gesünderen irgendwie Lebensmitteln, also in so ein absolut gut funktionierendes, das ist sich total, also inventierendes also Geschäft halt münden, ne? Und wollen nun gerne alle den Kunden einbeziehen in Entscheidungsprozesse. Also das heißt, es gerade so das Ding in der Wirtschaft. Ne? Wie kann ich aus so einer Bedarfssituation, die alle nicht haben, quasi ein Produkt kreieren, das die Kunden tatsächlich wollen? Und nie andersrum, wie kaufe ich mein Produkt? Ne? Genau, das heißt, also natürlich das, was in du diese Richtung irgendwo. Ne? Das, was du beschreibst, heißt, dass auch das Kapital, also die ganz normale Maschinerie, die Kapitalismus funktioniert, erkannt hat, dass das eine Quelle von Produktivität, von Kreativität, von Innovation ist, hatte Benny auch vorhin beschrieben. Deswegen werden auch Tierproduktionsartige Formen in privaten Unternehmen versucht zu implementieren. Das geht auch ein Stück, aber nur ein Stück. Das findet dort seine Grenzen, wo Entfremdung eintritt. Wenn ich nämlich für den Markt produziere, produziere ich nicht aus meinen eigenen Wünschen heraus, sondern ich produziere für die von Dritten gesetzten sachlichen Anforderungen. Der Markt sagt, was ich verkauft kriege, also muss ich das produzieren. Das ist vielleicht aber gar nicht das, was ich machen will. Commons-basierte Tierproduktion bedeutet aber, ich muss niemandem gehorchen und ich trage etwas bei zu dem, wo ich etwas beitragen will. Ich mache das aus eigenen Gründen, nicht aus dritten Gründen. Dritte Gründe sind genau diese sachlichen Anforderungen, die mir als Fremdes gegenübertreten, weil der Kapitalismus so eine komische Verkehrung erzeugt. Das ist eine Frage. Entschuldigung, wolltest du nicht sagen, wie es heißt? Crowdsourcing. Crowdsourcing ist diese Form, die Kreativität der vielen zu nutzen, um die Produkte besser zu machen. Lego und was weiß ich, es gibt verschiedene Firmen, die das machen. Aber das ist von mir. Müssen wir machen. Da war noch eine Frage hinter euch. Ich hatte auch einfach zu fragen, es ist eine andere Fragestellung. Es ist nicht mehr die Frage, was können wir loswerden und was braucht der Markt, sondern was braucht der einzelne Mensch. Genau. Also, in der Arbeitsteilung, also das muss ich, also will ich auch ganz deutlich unterstützen, dass Arbeitsteilung ist notwendig. Also die Farmer müssen so produktiv sein, dass sie den Straßenbahnbau, den Chipproduzenten, den Wasserwerker und den Lehrer und so weiter auch mit ernähren können. Wenn wir hinter diese Sachen zurückfallen würden, funktioniert der ganze Spaß nicht. Also das wäre kontraproduktiv. Also auch die Produktionsmaschinen, also das schon in meinem Zimmer solche Produktionsmaschinen haben, das ist eine nette Vision, aber es gibt so viele verschiedene Stoffe. Der Fahrradrahmen ist ganz anders beschaffen als ein Plastikbecher, als der Stoff, der da von der Decke zum Boden wallt. Also, also immer arbeitsteilig, ja, aber natürlich mit anderen Vermissen. Also da gibt es nur einen kurzen Einwurf in Chemnitz, das hat die Bergmann jedenfalls erzählt, wird an genau solchen Maschinen geforscht, ja, die kompatibel sind. Also das ist auch die Entwicklung der Produktivkräfte sozusagen im Kapitalismus, die das vielleicht möglich macht. Warum man sich in zwei Situationen wohl angekriegt? Was ich sagen wollte, ist, dass ich denke, und ich frustriere das jetzt gerade, weil ich es gehofft hatte, vielleicht habt ihr eine Idee, wie man über den nächsten Schritt machen kann. Im Moment habe ich da noch nicht gehört, was mich wirklich überzeugt hat. Weil wenn jetzt von der bauerlichen Produktionsgenossenschaft spricht, das hatten wir alles schon mal. Das ist nämlich die Großfamilie. Also die kleinen, klein, nicht die Großbauern, die ja jetzt unendlich Land besitzen und darüber dann wieder den Rest der Welt knechten, um sie herum, sondern wirklich die Kleinbauern. Was ist das? Das ist die ganze Familie gewesen, die haben geschindert, die haben in bitterster Armut zum Teil gelebt, die haben geackert, natürlich nur für sich. Also für den Nutzen für alle, die haben bestellt, um essen zu können. Die haben bestellt und vielleicht einen Tausch jetzt, Kartoffeln gegen, weiß ich nicht, Bauholz oder was, irgendwo innerhalb ihrer Dorfgemeinschaft, haben sie existieren können, sie haben produzieren können, aber es setzte Kinderarbeit voraus, es setzte richtige Selbstausbeutung voraus und eine Sicherheit gab es nicht, von der Lebenserwartung mal ganz zu schweigen. Insofern denke ich immer, das klingt alles schön romantisch und wunderfrei, aber wenn wir uns die Realität angucken, ist es die Frage, ob das wirklich so der große Fortschritt ist. Nur der Bereich Nahrungsmittel. Ich meine, wir haben vorhin gesagt, ja, wir können ja selbst produzieren, wir haben ja die Drucker. Wer hat denn den Drucker gebaut? Wo kam das Plastik dafür her? Wer hat denn das gemacht? Das fällt doch nicht aus dem Himmel, sondern wir haben schon andere in der Welt Leute, die für den Hungerlohn dieses Zeug zusammengeschraubt haben, damit wir uns das so flächendeckend schon kaufen können. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Transfer der commons-basierten Produktion in ein anderes Produkt, was wir auch brauchen, in den Rohstoff, den wir brauchen, in die Energie, die wir brauchen oder was auch immer. Da muss eine Lösung gefunden werden. Es muss eine Lösung auch für die Drecksarbeit gemacht werden. Wir bieten da die Sektor gibt es Lösungen, die dezentral sind. Aber ich meine, selbst in unserer Entscheidung, dass wir natürlich mehr Lösungen möglich sind, also es wäre ja quasi nicht schon mal kommen, dass wir das nicht möglich ist, da auch Löhne anders für so einen Menschen, als dass da der Tausch quasi auch gerechter wird. Das sieht ja nicht aus, dass es halt leider so produziert wird. Jetzt zerfasert man zwischen den reden Leute parallel und vielleicht können wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Ich glaube, da hinten rein so jemand gemeldet, der noch gerade ist gedacht. Ja, ich denke, du hast völlig recht. Und gleichzeitig kam mir da am Schluss der Gedanke, dass es relativ schwer ist zu denken, wie was im Augenblick kompatibel ist. Also ich denke, es geht nur, weil es einen Kapitalismus gibt. Deshalb gehen diese Nischen im Augenblick und funktionieren, wie der Gedanke weitergeht, dass das Inkompatible dieses Gedankens längerfristig wirksam ist. Das ist ja erstmal für mich schwierig zu denken. Was heißt das? Ich glaube auch, dass die Erfahrungswelt von jemandem, der sehr viel im Internet surft, und jemand wie mir, der das als Schreibmaschine benutzt und ab und zu mal was nachguckt, völlig verschieden ist. Das heißt, ich glaube, jemand, der da sitzt im Internet arbeitet, für den ist das schon ein riesen Bereich geworden. Und für mich über 5 Minuten anfangen. Insofern, trotzdem glaube ich, der Gedanke, was ist das Inkompatible in dieser neuen Form, ist vielleicht das, was neu sein könnte, was wir auch noch nicht denken können. Vielleicht gibt es auch noch keine praktischen Formen, die Genossenschaften dazu nicht das sind die Grenzen ganz klar geworden. Aber vielleicht werden wir da noch, vielleicht hat auch jemand eine Idee, dieses Inkompatible, dieses erstmal vielleicht einfachen Gedanken, diese Nischengeschichte, so weiterwirken könnte. Christian? Ja, zu diesen Fragen, wie kommt man denn, also es war jetzt zwei Fragen, das eine ist die Frage, ja, wie kommt man denn an das Geld an, was man braucht, das andere war dann die Frage, was ist mit den Kreisarbeiten zum Beispiel, die keiner machen will, und also wir haben natürlich keine fertigen Antworten, aber zum Beispiel, das sind halt genau Sachen, es sind zwei Sachen, die man trennen muss, zum einen eben das Geld, was ist, was man nur im Kapitalismus oder in vorkapitalistischen Gesellschaften braucht, also nur in geldvermittelten Gesellschaften, während wenn eben die allgemeine Infrastruktur, so wäre das, wurde ja schon gesagt, wenn nicht nur Leute Software produzieren, die ich dann ohne Geld nutzen kann, sondern auch andere Dinge eben alles, was ich zum Leben brauche, meine Brüche und so weiter. Dass wenn es dann jemand gibt, wenn die arbeitsteilige Organisation so ist, dass alle Dinge produziert werden, dann funktioniert es auch ohne Geld. Das ist der richtige Punkt, wo man dann hinkommen muss. Denke ich, heute sind wir da nicht, heute braucht es eben Geld, das hat Stefan schon gesagt, kann man über Spenden sammeln. Kann man auch über Mitgliedsbeiträge sammeln, sofern das hergestellt ist. Da gibt es zum Beispiel so PC-Base, so eine Community für sogenannte Hackers, Leute, die gerne programmieren oder mit Technik spielen in Berlin. Da gibt es einen Verein, der nicht unterstützt über Mitgliedsbeiträge, aber wer kein Mitglied sein kann, was finanziell wird, ist genauso willkommen in der PC-Base. Also so Varianten gibt es. Man zur Frage, was aber bleibt, ist die Frage auch in einer späteren kooperativ arbeitsteiligen Gesellschaft, die ohne Geld- und Marktvermittlung auskommt, sondern auf diesem Prinzip der Beiträge beruht, gibt es Aufgaben, die keiner machen will oder so. Und genau damit, also da braucht es dann eben gewisse Regeln. Also ich, Benni hat ja diesen Punkt schon gesagt, die Communities der Leute, die zusammen produzieren, setzen sich ja auch Regeln. Also wenn immer nur alle leben würden und keiner gibt, dann bricht das Ganze zusammen. Deswegen gibt es zum Beispiel Regeln, die sagen, ja, es wird aber erwartet auch, dass Leute was beitragen und eine Aufgabe, die undankbar ist, die keiner machen will, die wird dann vielleicht auch zum Glück mal beitragen als eine andere, die die Leute gerne machen. Und genau darum geht es eben in meinem Buch, was ich hier, also, das kann man bei mir kaufen, man kann es aber auch richtige Internet runterladen, also das ist auch die Produktion, keine Lösung, Geld auszugeben, weil bei keinem Form.de findet man das bei mir oder bei Amazon bei Tagen nicht vertraut mit oder so. Und genau da gibt es dann genau solche Fragen. Also da gibt es keine kompletten Antworten, aber da gibt es Ansätze. Gut, also die Frage, die immer wieder auftaucht, die gar nicht abwesenbar ist, ist ja, inwiefern es bestimmte Formen von Produktion und Produkten, wie wir sie bei Linux finden, verallgemeinerbar sind, im Prinzip für alle die Bereiche der sachlichen Form. Und zwar in einer ungefähr tief gestaffelten Produktionsweise, hinter die man tatsächlich nicht zurück kann, auch wenn es solche Möglichkeiten gibt, von denen du gesprochen hast, dass manche Dinge zu Hause produziert werden können. Da muss man auch nochmal sagen, worum geht es da? Es steht ja nicht kein, ne, sondern es steht dort sozusagen kein vor. Man muss sich wirklich versuchen, nochmal zu verständigen, was ist denn hier unter Form gemeint? Ne, was alle diese einzelnen Versuche gemeinsam haben, wo wir noch nicht gut oder eigentlich fast noch gar nicht sagen können, wie kann das mit sachlichen Produktionen zusammengehen? Es ist die Form gemeint einer bestimmten sozialen Form, in der Produkte entstehen, die hier aufgeführt sind. Gemeinsame Ziele, Produktion, diese Geschichte, das gibt es durch die ganze Geschichte immer schon, keine Familie würde existieren, wenn es das nicht gäbe. Aber es ist, was die Produktionsweise und dann demzufolge auch die ganze Gesellschaft betrifft, nicht das Dominierende, nicht das Strukturgebende der kapitalistischen Welt. Die Dinge, die hergestellt werden, sind keine Ware. Und die Bedürfnisse, die damit befriedigt werden, dass Leute das überhaupt tun, ist sozusagen die Freude, das Interesse an einer schöpferischen Tätigkeit. Das ist die Freude am Lösen von Problemen, die andere vielleicht noch nicht gelöst haben. Und der Streit geht dann darum, also wenn so ein Vorgestaltung kommt, machen wir es in die Richtung oder in jene Richtung. Aber es ist das Interesse von Menschen, ne, wie eine künstlerische, wie eine spielerische, wie eine wissenschaftliche, wenn es wirklich richtig Wissenschaftsfreaks sind, die ein bestimmtes Problem lösen wollen und damit ihre Befriedigung finden. Das heißt, es müsste da oben an dieser Tabelle eine vierte Spalte eingerichtet werden, wo steht ja, wie sind denn nun die Vermittlungsverhältnisse? Ne, in vorkapitalistischen Verhältnissen ist es in der Regel, also die persönliche Abhängigkeit kapitalistischer Verhältnisse, ist es der Zwang, dass ich mich in Wert setzen muss, ich muss arbeiten gehen oder andere für mich arbeiten lassen, das strukturiert die Gesellschaft, aber wie wäre denn eine Gesellschaft strukturiert, in der alles das nicht existiert? Wie kann ich mich darauf verlassen, dass ich meinen Interessen an irgendeiner schöpferischen Sache, was ich also gerne tue, nachgehe? Ne? Klavier spielen, Leute damit beglücken, das macht mir Spaß. Ich muss mich absolut darauf verlassen können, dass meine existenziellen Bedürfnisse sonst befriedigt sind. Wie wird das vermittelt? Jetzt ist es klar, ich brauche Knete und kaufe mir die Dinge. Aber so muss ich mich darauf verlassen, dass das da ist. Das heißt, das ist dann die Frage nach dieser Form. In welcher Form ist es möglich, dass Leute ein solches Bedürfnis sozusagen haben, dass sie in dem Sinne ihrem eigenen Bedürfnis nach schöpferischer Tätigkeit nachgehen, alle diese Dinge für andere zur Verfügung stellen? So, daran muss man sozusagen messen und wir kommen um die Anstrengung des Begriffes, wie der Frau gestern sagte, eigentlich überhaupt nicht drum. Wenn wir sagen, kein Form, sagen wir ja, es ist der Keim von etwas, es ist noch nicht da. Wir müssen aber dieses entfaltete Etwas, diese kommunistische Gesellschaft beschreiben können. Sonst haben wir keine begrifflichen Fähigkeiten, diese Schwierigkeiten, die Begrenztheiten dieser ganzen Projekte. Es ist ein ungeheuer gewaltiges Projekt Linux, aber es ist begrenzt. Auf virtuelle Wege, die unendlich vervielfältigbar sind, ohne dass da neuer Stoff verbraucht hat, also schon. Aber sonst kommen wir nicht umhin, aus diesen Begrenztheiten sozusagen wirklich Gesellschaft zu denken. Und Gesellschaft ist nicht eine erweiterte Gemeinschaft. Das wäre dann zurück zu gesellschaftlichen Verhältnissen. Es ist auch nicht einfach eine Gemeinschaft oder Gemeinschaft. Ja, sondern es ist auch in einer kommunistischen oder kommunistischen Gesellschaft wird, es steht Schulden auf das gesellschaftliche Individuum da im Zentrum. Es hat Schulden, eine Gesellschaft sich gegenüberstehen und die Vermittlung, die muss man auch die Köpfe so ausdrücken können. Ich habe den Eindruck, da sind wir nicht viel weiter als das, was ich bei Thomas Moritz schon formuliert ist und bei Marx formuliert ist, in einer, bei Marx in einer höchst abstrakten Weise, bei früheren Kommunismus-Utopien in einer Weise, die er bloß graben würde. Das sind dann, da war also der stalinistische Form des Sozialismus noch genau sozusagen die Verwirklichung dessen. Das kann es nicht sein. Also wir brauchen noch einen Begriff dazu, der allein wird nichts machen können, wenn in der Wirklichkeit nicht die Dinge, die schon längst noch da sind, sich entwickeln. Ja, allein der Begriff tut es wirklich nicht, aber wir können nicht umhin. Also so eine Diskussion braucht es. Wir schützen die Moral. Ich habe eine weitere Frage zu der These. Wenn ich es richtig verstanden habe, versteht die Keimform als etwas, was anschlussfähig ist an das Alte und auf der anderen Seite komplett inkompatibel ist, also neu ist. Jetzt frage ich mich, warum ist gerade dieser absolute Pluspunkt dieser Konzeption der so ausgeschlossen in der These, in dem gesagt wird, jenseits von Tau, Schmarrn und Staat. Das ist eine komplett, jetzt am Ende dieses Seminars eigentlich noch unklar. Ja, das ist die Seite des Inkompatibles. Ich denke aber, dass der also da, wo es weitergeht und wo es anschlussfähig ist, ist eben dieser Aspekt, ist diese Haltung, dieser Gedanke, Peer-to-Peer, eben anschlussfähig ist, auch an Systeme wie Markt, also Wirtschaft, wie Politik. Und dass da ja auch zu beobachten ist, also da ist das Neue ja genauso auch zu beobachten, wie eben auch unabhängig davon. Also ich denke, es macht mir zumindest schwieriger, selber aktiv zu sein oder zu agieren, zu handeln, wenn ich im Prinzip viele Systeme, mit denen ich ja konfrontiert bin und in denen ich tagtäglich handle, solange ich mein Geld auch verdienen muss, um mein Brot zu kaufen, wenn ich die davon abgrenze, komplett. Also dann fällt mir natürlich schnell auch nichts ein, wie ich Transformationen. Jetzt sind noch vier Leute. Also ich wollte noch mal was zu dir sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du da was ich als praktisches Beispiel gelegt habe, wortreich zerredet hast, ohne das irgendwie verstanden zu haben. Also auch hier bei dir gab es ein gewisses Unverständnis von wegen, ja, die Landwirte, die müssen ja irgendwie auch eine nennenswerte Anzahl Leute versorgen. Also bei Community-Based Agriculture geht es nicht um irgendwie Selbstversorgerhöfe, wo Leute versuchen, für sich 10 Leute irgendwie ein bisschen was zu produzieren, sondern da geht es um professionelle Landwirtschaft, also natürlich biologische Landwirtschaft, aber im modernen Sinne durchaus. Es tun sich einfach Hunderte bis Tausende von Konsumentinnen zusammen und man könnte, um es jetzt in klassischen Worten zu fassen, die kaufen sich einen Bauernhof und stellen einen Bauern an. Das ist die konventionelle Seite, wie das juristisch funktioniert sozusagen. Aber was intern passiert, und das ist dann wieder der inkompatible Teil, sie tragen gemeinsam, häufig auch jeder nach seinen Möglichkeiten, also gar nicht alle gleich, bei, dass nachher alle nach ihren Bedürfnissen Lebensmittel bekommen können. Und das ist dann der spannende inkompatible Teil sozusagen, wo es wirklich darum geht, beitragen statt tauschen. Entschuldigung, was haben die bei? Nur mal ein Beispiel. Also natürlich muss erstmal so ein Hof, muss Land erstmal da sein. Ja? Da wird über Mitgliedsbeiträge, über Privatkredite, über was auch immer, wird das eben zunächst mal finanziert. Der Landwirt muss ja auch seinen Lebensunterhalt haben, der braucht ja nicht nur was zu essen, sondern der braucht auch Dinge, die er nicht selber produziert. Und so, das wird gemeinsam organisiert, wie auch immer jetzt. Es ist auch in konkreten Projekten unterschiedlich, wer da was wie beiträgt. Und letztlich haben alle ihre biologischen Lebensmittel. So. Ob Kretas ernten, austeilen, irgendwie Webseite machen, Toninstallationen legen, irgendwie Klamotten legen, die Bauern, nicht zur reparieren. Hm? Ist da nicht die entfremdete Arbeit? Also sicherlich ist das auch nur eine gewisse Aufhebung der Entfernung der Arbeit. Der Landwirt selber ist nicht mehr gezwungen, sich auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen sozusagen. Und die Leute selber tragen zu dem, was sie unmittelbar brauchen, auch wirklich aktiv bei, helfen und beim Ernten. Oder eben machen Dinge, die gar nicht mit Landwirtschaft zu tun haben. Warum nötig sind das? Ja. Das sehe ich auch als Vision, das, was ich genannt hatte, an den materiellen Änderungen der Produktionsmittel, sollte jetzt kein Hinweis darauf sein, dass man das alles zu Hause produzieren soll, sondern dass man es könnte. Und ich versuche jetzt mal eine Verbindung zu legen. Vielleicht ist doch denkbar, dass wir mit neuartigen Formen der Produktionsmittel eben umso leichter so etwas organisieren können, was früher in ähnlicher Form als Genossenschaft nicht funktionierte, weil es nicht der Produktionsmittel, weil es nicht die Produktionsmittel gab, die dieser Genossenschaft ermöglicht haben, auch wirklich produktiv zu sein, in dem Sinne, dass sie auch ein großes Output an nützlichen Dingen produziert. Das ist das, was ich behaupte, dass wir inzwischen eine Veränderung in der materiellen Form der Produktion haben, die es uns sehr viel eher erleichtert, genau in diesen kommunitären Formen zu produzieren, und zwar hocheffektiv zu produzieren. Der Drucker, der natürlich unter schlechten Bedingungen produziert wird, aber auch unter anderen Bedingungen sehr preiswert sein könnte, das ist sozusagen etwas Nützliches des Kapitalismus, der im Grunde genommen schon etwas ist, was zumindest in den industrialisierten Ländern Allgemeinbesitz ist. Es ist so preiswert, dass praktisch jeder dort etwas hat. Da ist vielleicht schon die Keimform auch drin. Dass die Veränderung der Produktionsmittel es uns ermöglicht, dass wir alle Zugang dazu haben. Und wenn wir alle Zugang zu Produktionsmitteln haben, und wir haben es jetzt mal über Linux, da haben wir das, und wenn es ganz frei ist, dann haben wir das vielleicht auch in stofflichen Produkten, diese Möglichkeit. Darum geht mir das. Wie der Kapitalismus sich selber durch die Entwicklung der Produktionsmittel selber auch überflüssig macht und im Grunde genommen schon die Keimform seiner Überwindung auf der materiellen Produktionsmittelebene schafft. Das ist meine große Hoffnung noch. Aber vielleicht sieht man da auch so etwas und kann es sehen. Ich will da auch Bezug nehmen und auf für mich ist die große Frage, gibt es Ideen, wie die Machtverhältnisse des Kapitalismus zerfallen könnten durch diese Keimform? Also wurde gesagt, Linux ist ja eigentlich eine tolle Sache, eigentlich nur virtuell, man braucht nur Energie, aber wo kommt die Energie denn her? Also machen wir vom eigenen Teil, das ist doch das Irre. Ja. Das haben wir, aber wir brauchen mehr verteilte Energie, wir brauchen riesengroße Stromnetze, wir brauchen Autobahnen, wir brauchen Autos, wir haben richtig große wir haben eben Großkapital, wir haben die Börse, wir haben riesengroße Geldumsetzungen. Gibt es Ideen, wie sowas zerfallen kann durch diese Scheinform? Aber ganz unheimlich gefragt, wie funktioniert doch dieser Wandelindustrie? Da gibt es nicht mehr, weil die Leute, die sowas beteiligen, also die Menschen, die in dieser Situation beteiligen, die werden einfach nicht ablassen, einfach nur, weil es ein paar Mal Leute gibt. Ja, aber der Witz ist ja, glaube ich, die Herausforderung ist, warum machen wir alle mit? Das Problem ist ja nicht, das ist eben genau der Punkt, wir machen mit, weil wir erpressbar sind, weil wir sozusagen uns verdienen müssen, um unsere Sachen am Markt wieder zu kaufen. Und wenn wir diese Erpressbarkeit loswerden, dann ist das Machtproblem auch erledigt. So ganz prinzipiell. Es ist natürlich im Einzelnen total schwierig, da hinzukommen und so. Ja, das sehe ich auch. Und hat auch sicher mit Auseinandersetzungen zu tun, in welcher Form auch immer. Aber prinzipiell denke ich, wir machen ja mit. Also wir sind ja selber Teil des Ganzen. Es ist ja nicht so, da sind die bösen Mächtigen, die uns an der Knute halten. Weil wenn es wirklich nur die Knute wäre, dann wäre das Ganze schon längst innerhalb von 15 Minuten erledigt. Ja. Ich weiß das Wort, fahre ich kein Auto oder brauche ich kein Auto mehr? Ich fahre mit der Bahn. Aber wie geht sowas wie Transportwesen? Viele kritische Bemerkungen hängen mit unserem Menschenbild zusammen. Also was haben wir für ein Menschenbild? Sind wir den Menschen eher als wenn die Menschen, der Land, also wenn eine Kunde braucht, oder irgendwas, wofür er tätig wird oder nicht. Und da gibt es zum Beispiel über den Meierkalender. Meierkalender hat jeder Mensch schon mit seiner Geburt sozusagen so eine Entsprechung, so eine Berufung, in die er sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich entwickeln wird. Da gibt es Untersuchungen darüber, dass wirklich Menschen besondere Fähigkeiten von sich aus entwickeln, besondere Interessen entwickeln, sich dann informieren, dadurch, dass sie mehr Informationen haben, mehr nachgefragt werden, dadurch, dass sie mehr nachgefragt haben, werden noch mehr Fähigkeiten entwickeln und sozusagen ihre Berufung entwickeln und da einfach Spaß daran haben, mit dem, was sie da tun. So, also es braucht den Antrieb darüber hinaus. Also der Mensch ist sowieso bestrebt, etwas aus sich zu machen, abgesehen davon, ob er vorher festgelegt sein sollte oder nicht, aber die Untersuchung darüber, dass auf jeden Fall sowas stimmt, also dass Menschen sich selbst entwickeln aus einem eigenen Antrieb heraus. So, und alles, was dazwischen ist, mit dem Verband abhängig sein und Tauchhandel eingehen müssen oder bis auf sich vereinbaren zu müssen. Und sich vereinbaren zu müssen, ist ja irgendwie normal, weil die ganze soziale Leben ja auch funktioniert. Aber wenn Menschen das mal in ihrer Fantasie klar haben, dass sowas funktionieren kann, dass man auch eine Überproduktion hat, die man verschenkt, was es ja auch schon gibt, also gibt hier auch schon keine Form Menschen, die Überproduktionsverschenkwirtschaft bauen. Es gibt Menschen, die ein Netzwerk für Bildung zum Beispiel bauen, selbstorganisierte Bildung mit einem Netzwerk abgebaut, weil Bildung ja auch so etwas ist, was man ganz leicht verschenkt und kapiert werden kann, ohne wo man wenig Voraussetzungen dafür braucht. Und wenn man diesen Ansatz hat, dass sowas funktionieren kann oder wie teilweise schon funktioniert, dann kann man das schon mal auf andere Bereiche unterbrechen und sagen, dass sowas funktionieren könnte. Wenn man immer nur nach den Sachen sucht, die nicht gehen oder jetzt nicht gehen, dann wird man natürlich auf viele Sachen stoßen. Aber die Teilform versteht halt als gerade als eine Sache, die im Moment aus dem, was jetzt gerade existiert, heraus sich entwickelt, aber nicht so, dass die Perspektive darauf aufbaut. Also dass sie dann in diese Teilform und dann existieren kann, wenn der Rest irgendwie zusammenbringt. Und ja, das ist zum Beispiel eine spannende Frage, was passiert, wenn der Rest hier zusammenbricht. Wir sind schon über die Zeit. Ich hoffe, dass wir ein paar Ideen in die Runde setzen konnten, ein bisschen Inspiration für euch. Wir gehen jetzt in den Mehrtagen auf, als wir reingekommen sind. Ich hoffe, ich konnte auf das Problem der Vermittlungsverhältnisse hinweisen, dass es ein zentraler, wichtiger Punkt ist, sich darüber Gedanken zu machen und nicht anzunehmen, dass die Vermittlungsverhältnisse über Markttausch und weiter Natur gegeben sind und so sein müssen, sondern dass genau das Problem ist. Ich hoffe, wir konnten darauf hinweisen, dass die Frage der Kompatibilität und gleichzeitig Inkompatibilität die Denkherausforderung ist. Dass man daraus auch erklären kann, warum Tierproduktion unter kapitalistischen Verhältnissen funktioniert und warum es da auch um Geld geht. Und dass man damit gleichzeitig erklären kann, warum bestimmte Formen von Tierproduktion etwas Neues beinhalten, wenn sie nicht total von dem Alten aufgesucht dieses doppelte Denken ist das Schwierige, ist die Herausforderung und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal die kurze Aufstellung machen? Lass es doch mal erklären, mal am Anfang mit der Wahl. Aufstellung, die These ist dort. Wer der These zustimmt, stellt sich auf die Seite von den Fuchs. Wer die These ablehnt, geht auf die Seite von der Fabrik und wer Warnung versteht, gibt zum Beantwortung. Wer würde sich erst möchte ich Sie Was? Danke.